Mädchen hast du schon ermordet. Und die Welt, die weiß von nichts. Du stellst dich da als ein Menschenfreund, als ob du den Frieden wirklich wolltest. Doch hinter der Fassade hältst du alle auf. Du inszenierst Kriege und nimmst Millionen Tote auch in Kauf. Politiker der ganzen Welt hast du als Marionetten abgestellt. Sämtliche Staatsorgane hältst du fest in deiner Hand. Alles ist dort käuflich und so kontrollierst du die ganze Welt. Die ganze Welt. Die ganze Welt. Sitzen Sie überall an den Knotenpunkten der Welt- und Geldwirtschaft. Sie sind eine internationale Macht. Der Jude interessiert sich instinktiv für alles Krankhafte und Verdorbene. Hier wittert er Möglichkeiten zur Zersetzung der gesunden Urteilsfähigkeit eines Volkes. Es ist nicht so, wie Uneingeweihte entschuldigend annehmen, dass die Juden zum Handel gezwungen sind, weil man ihnen andere Tätigkeiten und Berufe versperrte. Das Gegenteil ist wahr. Sie drängen sich zum Handel, weil er ihrem Charakter und ihrer natürlichen Veranlagung entspricht. Seine Religion macht dem Juden Betrug und Wucher geradezu zur Pflicht. Für den Juden gibt es nur einen Wert. Das ist Geld. Wie und womit er das Geld verdient, ist ihm völlig gleichgültig. Ein Volk von Parasiten. Immer dort, wo sich an einem Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest und ziehen auf dem zerfallenen Organismus ihre Nahrung. Mit den Krankheiten der Völker machen sie ihre Geschäfte und darum sind sie bestrebt, alle Krankheitszustände zu vertiefen und zu verewigen. Sie tragen die Jahrtausende alten Züge des ewigen Schmarotzertums im Gesicht. Die Züge des ewigen Juden. We'll be right back. geschrieben. Selbst euer Juden Jesus hat euch verstoßen, denn er wollte keinen Zins mit eurer Macht und eurem Kapital. Habt ihr die ganze Welt versklavt? Ihr habt euch zu selbsternannten Herren gemacht. Ihr habt das Zinssystem fest in eurer Hand. Ihr kontrolliert die Banken, die Verfasser unseres Rechts und seine Schranken. Wir sind die Sklaven des 21. Jahrhunderts. Und keiner merkt, dass er ein Sklave ist. Seit Jahrhunderten regieren der Zins und das Kapital. Die Mächtigsten der Welt lassen uns keine andere Wahl. Ihr seid mit dem Teufel im Bunde. Das Zeichen des Tieres kann man überall sehen. Doch wir kennen eure Zeichen und lernen sie zu verstehen. Internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Folge noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.